So war die Hauptschlacht gegen Rom geschlagen, als der Jesuitenorden auf den Plan trat. Sein ganzer Kampf gegen die Wissenschaft war trotz seiner schlauen Methoden zur Niederlage verurteilt. Selbst bei den Katholiken, deren Gewaltbekehrung er mit dem schönen Wort Gegenreformation zu nennen beliebt, konnte niemals die Angsthypnose den Bannflüchen gegenüber wieder voll erreicht werden. Mochte das katholische Dogma auch wieder durchgesetzt sein, die Mehrzahl der deutschen Katholiken blieben Protestanten. Der Luthergeist der Auflehnung gegen jede Geistesknebelung blieb in den Katholiken wach bis zur letzten Stunde des großen Endkampfes mit dem Seelenmörder, dem Jesuiten, der im Jahre 1910 mit dessen Sieg über die Kirche endete. Die Worte, mit denen kurz vor dem Weltkrieg die letzten katholischen Kämpfer die Geistesfreiheit forderten und der Jesuitentyrannei entgegenschleuderten, atmeten den gleichen Geist wie Luther tat vor den Toren Wittenbergs. Da der Abstand einer Glaubenslehre von der Wissenschaft die Ursache des Kampfes ist, den sie gegen diese führt, so ist außer dem religiösen Fanatismus der Tiefstand des Aberglaubens immer ein guter Maßstab für die Gehässigkeit des geführten Krieges. An Glaubensfanatismus lässt es niemand so wenig fehlen wie der Jesuit. Wir lernten ihn genau kennen, aber den Tiefstand seines Aberglaubens müssen wir noch an Beispielen beweisen, denn die wenigsten kennen ihn. Ganz im Gegenteil weiß der Orden sich sehr schlau, den Anschein zu geben, als sei er ein aufgeklärter Freund des Fortschritts. Und besonders in unseren Tagen verbirgt er seinen furchtbaren Aberglauben vor der Umwelt. Doch sint ut sunt aut non sint. Dieser Jesuitenspruch steht auch über ihrer Glaubenslehre. So wird der Jesuit noch heute, genau wie vor 300 Jahren, in dem krassesten Aberglauben erzogen. Es gibt eine Zeit, die ersten Jahrhunderte seines Bestehens, da konnte der Orden ihn unverhüllt zeigen. Holen wir das Kennzeichnende aus jener Zeit an das Licht, es lebt unabgewandelt heute noch im schwarzen Zwinger. Mit Recht hat man seit je den furchtbaren Aberwitz des Hexenwahns als das Tiefstehendste angesehen, was die 1000 Jahre Christentum den Völkern brachten. Abertausende von Menschen mussten diesem Wahne zum Opfer fallen, unglaubliche Folterungen und den Feuertod erleiden und dies in einem Ausmaß, wie die wenigsten es wissen. Meldet doch zum Beispiel eine Chronik aus den ersten Jahrzehnten, in denen der Jesuitenorden in Bayern seine Ketzerverfolgungen und Hexenverbrennungen begonnen hatte, dass in Garmisch, heute noch ein kleiner Ort, zu jener Zeit ein Dörfchen, in 3 Monaten 50 Frauen als Hexen verbrannt wurden. Der Grad, in dem sich der Jesuitenorden diesem schauervollen Aberglauben hingab und mehr als ein Jahrhundert zum Foltern und Verbrennen von Frauen anpeitschte, ist nicht nur ein furchtbarer Schandfleck für den Orden, sondern der beste Beweis, ein wie fanatischer Bekämpfer jeder wissenschaftlichen Aufklärung er seinem Wesen nach sein muss. Er hat dies auch gefühlt und besonders durch den bekannten Jesuitenpater Dur in seiner Schrift »Die Stellung der Jesuiten in den deutschen Hexenprozessen« eine grobe Fälschung versucht, die Hohnspruch in »Der Jesuitenorden« erster Band eingehend bewiesen hat. Es hilft alles Lügen nichts. Zu klar geht aus den Quellen hervor, dass der Jesuit nur manchmal, wenn es für den Orden und seine Beliebtheit wichtig war, zur Vorsicht und Maßhaltung ermahnte, aber Abertausende von Folterungen und Morden auf den Gewissen hat. Er verlässt sich darauf, dass niemand mehr die Werke liest, die die Jesuiten seinerzeit mit amtlicher Beglaubung und Gutheißung des Ordens veröffentlicht haben. Alle diese schauerlichen Bücher sollten den Hexenglauben und das Foltern und Verbrennen in den Völkern lebendig erhalten. Das war von den ersten Tagen nach der Gründung an so und wird heute nur schlau verdeckt und verschwiegen. Hören wir den Orden selbst hierüber. Der gefeierte Jesuit Del Rio, Theologieprofessor in Graz und Salamanca, hat unter Imprimatur des Jesuitenordens sowie des Papstes und seines Bischofs ein grundlegendes, 6 Bände dickes Werk über den Hexenwahn und die schwarzen Künste geschrieben. Disquisitionum Magicarum Liberator 6, 1679. Dieses Buch übertrifft an Tiefstand noch den berühmten Hexenhammer des päpstlichen Dominikaner Inquisitor Sprenger und hat ebenso die furchtbarsten Folterqualen und den Feuertod von abertausenden Frauen veranlasst. Wie sehr bei dem Jesuiten die Hexenverfolgung um ein Vorwand war zur Ketzerverfolgung, die besonders die blonden Mütter und Mädchen der germanischen Rasse schlachtete, das geht aus dem Buch klar hervor. Er sagt, Zitat, mit welchen Bächen von Hexen das Luthertum das nördliche Deutschland überflutet hat, wissen Sie, die in der Kälte, Furcht und Zittern dort wohnen. Die meisten, die zum Beispiel im trierischen Land vor den Richtern auf der Folter gestanden haben, dass sie von der Pest der Hexerei ergriffen seien, haben bekannt, dass diese Seuche sie zuerst ergriffen habe, als jenes scheußliche und tartarische Bollwerk des Luthertums Albrecht von Brandenburg mit Feuer und Schwert jene Landstriche verwüstete. In der Schweiz, wo noch die gottlosen Waldenser sind, gibt es nur wenige Frauen, die keine Hexen sind. In England, Schottland, Frankreich und Belgien ist die Hexerei durch den Calvinismus rasch verbreitet worden. Zitat Ende. Mit solchen Lehren kann man sehr leicht durch Abmorden der Frauen und Mädchen ganze Landstriche fast mutterlos machen. Die Begründung, die der Jesuit für seine Beschuldigung der Ketzer gibt, ist ebenso tiefstehend wie sie selbst. Zitat: Die Teufel haben in den Ketzern, wie einst in den Götzenbildern, ihre Wohnstätten. Aus den Götzenbildern sind sie vertrieben worden, so haben sie sich in den Ketzern neue Wohnungen gesucht. Wie die Pest der Hungersnot folgt, so folgt die Hexerei der Ketzerei. Zitat Ende. Besonders schauerlich sind die Anordnungen, die der Jesuitenorden den Richtern für die Hexenprozesse gibt. Wir geben davon einige Stichproben. Zitat: Um eine allgemeine Untersuchung vorzunehmen, sind gar keine Anzeichen erforderlich. Bei Verbrechen der Hexerei genügt zur besonderen Untersuchung ein Zeuge und sei es auch ein sonst unfähiger Zeuge. Ist aber der Zeuge vollgültig, so genügt ein einziger Zeuge zur Folterung. Zur Erlangung der Namen von Mitschuldigen kann der Angeklagte gefoltert werden. Der Richter kann zur schweren Folterung schreiten, wenn ein vollgültiger Augenzeuge vorhanden ist und wenn zwischen dem der Hexerei Angezeigten und dem durch Hexerei Geschädigten Feindschaft vorliegt. Zitat Ende. Es verlohnt sich, auf diese letzte Teufelei des Jesuitenordens genau zu achten. Je mehr Feindschaft unter den Menschen vorliegt, umso eher sind sie zur Verleumdung geneigt. Nun sollen aber gerade diese zur Verleumdung geneigten Denunzianten genügen, um schwere Folterungen für den Angeklagten zu bewirken. Ins Endlose ließen sich die Beispiele aus diesem gräulichen Buche, das der Orden als maßgebende Richtschnur herausgegeben hat, vermehren.